großer Druck. Orden aufgebaut aus Frust. Frust macht es mich kaputt. Wenn der Druck im Schädel steigt, keine Wahl, die mir dann bleibt. Ich lass mich einfach darauf ein. Und wie ein krankes Schwein verfall ich weiter in den Wahn. Im Alltag hast geplagt, denn ihr kotzt mich alle an. Ganz egal, ob Frau, ob Kind oder ob Mann. Der Hass frisst mein Verstand und das viele Jahre lang. Keinen Ausweg, den ich fand. Ich stand schon immer mit einem Bein, schon halb in meinem Grab auf ganzer Linie. Versagt, lebt mich auf Stütze von dem Staat am Rande der Gesellschaft. Und egal, was ich auch mach, es ändert sich nichts dran, es fängt immer von vorne an. Ich komm mit der Welt nicht klar. Viele Besuche beim Psychologen können mir nicht helfen. Leben verloren zwischen Welt der Realität und des Wahnsinns. Schön für dich, wenn du so glücklich bist. Doch wie definier ich Glück? Ja, Glück für mich. Mein Hirn, es ist gefällt. Ich bin ziemlicher Pessimist und ich denke nicht, dass sich das je ändert. Leb mal weiter, verblendet, doch ich weiß, wo das endet. Real Lifetime Déjà-vu. Sind die Flashbacks in meinem Kopf. Keine Rettung. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Stimmen in deinem Schatten. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Hände, die dich packen. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Stimmen in deinem Schatten. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Hände, die dich packen. Wovon du nichts weißt, das kannst du nicht beurteilen. Höchstens vorverurteilen. Ich trage Last auf den Schultern, an denen ich zu zerbrechen schein. Du trägst auch keinen heiligen Schein. Also wer wirft den ersten Stein, der den Domino-Effekt langsam in Kraft setzt. Schätze, du hast falsch geschätzt, was eine Lawine bewirkt, wenn sie den Schmutz der Vergangenheit mit sich reißt. Die Persönlichkeit gedeiht. Ist es das, was ich aufgreif, was das Negative bewirkt? In einer Welt, die nie benutzt, stirbt, wo keiner den Hilfeschrei hört. Wer definiert dann, was krank ist und was nicht? Reise durch den Tunnel zum Licht, doch dreh dich nicht um, kleines Kind. Denn verborgen hinter dir sind diese Geheimnisse, die keiner lüftet, der davon berichten kann. Im Schatten stand eine dunkle Person, die nach dir ruft. Herabgestuft wird man auf seinen Besitz. Doch wenn du nichts besitzt, bist du in ihren Augen nicht. Ein Taugenichts, der voll zu Hause sitzt, obwohl du Kämpfe führst, die keiner führt wie du. In dir steigt langsam die Wut, die sich reinventiert so. Angezogen durch Gewalt schlägt sich ein neues Kapitel auf. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Stimmen in deinem Schatten. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Hände, die dich packen. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Stimmen in deinem Schatten. Is it relevant? Keep it to the element of them forgotten. Hände, die dich packen.